Kapitel 5 Übung A10 Im Reisebüro. Hören Sie das Gespräch. Was ist richtig? Was ist falsch? Kreuzen Sie an. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern eine Reise buchen. Wohin möchten Sie denn fahren? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht können Sie mich beraten. Wissen Sie schon, wann Sie fahren wollen? Ja, im August. Im August. Mögen Sie die Wärme? Sehr warm darf es nicht sein. Also nach Ägypten oder Tunesien möchte ich im August nicht fahren. Da sind, glaube ich, über 50 Grad in der Sonne. Wie würde Ihnen Griechenland gefallen? Griechenland ist warm, aber nicht zu warm. Ja, Griechenland würde mir gut gefallen. Aber ich war schon dreimal in Griechenland. Dort kann es im August auch ganz schön warm werden. Waren Sie schon mal an der Ostsee? An der Ostsee? Hier in Deutschland? Ja, aber nur ganz kurz. Es gibt zurzeit sehr interessante Angebote auf der Insel Rügen. Zum Beispiel im Dorinth-Hotel in Binz. Das hat auch den Vorteil, dass man mit dem Auto fahren kann. Die Flughäfen sind ja im August immer sehr voll. Da haben Sie recht. Was kostet ein Doppelzimmer für 14 Tage? Moment, ich sehe gleich mal nach. Für 14 Tage kostet ein Doppelzimmer 1.200 Euro pro Person. Das macht 2.400 Euro für zwei Personen. Das ist zur Hauptsaison nicht viel. Und es ist ein 5-Sterne-Hotel. Das dürfen Sie nicht vergessen. Naja, 2.400 Euro sind sehr viel Geld. Ist der Preis inklusive Halbpension und hat das Hotel etwas Besonderes zu bieten? In dem Preis ist nur das Frühstück enthalten. Das Hotel liegt direkt an einem weißen Sandstrand. Es hat einen 430 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Es bietet außerdem ein Sportprogramm für die Gäste, eine Segelschule und einen Golfplatz. Eine Segelschule? Wunderbar. Ich möchte das Zimmer gerne buchen. Wann wollen Sie an- und abreisen? Am 12. August reisen wir an. Am 26. August müssen wir wieder nach Hause. Gut, Herr Große. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, dann mache ich die Reiseunterlagen gleich fertig für Sie. Ich gebe Ihnen auch einen Reiseführer für die Ostsee mit sehr interessanten Informationen mit.